teilweise auch widersprüchlich, je nach dem Ort, von dem aus sie verbreitet werden. So heißt es beispielsweise aus Washington, dass am zweiten Tag der Offensive die Alliierten heute offenbar ohne größeren Widerstand zur Befreiung Kuwaits vorgerückt seien. US-Marines und arabische Verbündete sollen am Morgen dem saudi-arabischen Rundfunk zufolge an den Außenbezirken von Kuwait Stadt bereits gestanden haben. Die Marines seien an Stränden im Süden von Kuwait Stadt gelandet. Zur Lage im Golfkrieg, Willi Stoll. Um Kuwait City werde gekämpft, lauten übereinstimmend Nachrichtenmeldungen. Die Alliierten haben erklärt, irakische Truppen sprengten dort Häuser. Dass Kuwait City eingenommen sei, wie die kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna bereits gestern behauptet hat, ist nicht nur höchst unwahrscheinlich, sondern geradezu unmöglich. Es besteht dazu auch keine Eile. Bereits in einer ersten Angriffswelle, gleich in der Nacht zum Sonntag, sind jedoch Luftlandetruppen in der Nähe der Stadt abgesetzt worden. Abdullah Bishara, der Generalsekretär des Kooperationsrates der Golfstaaten, hat angegeben, dass die US-Soldaten rund 50 Kilometer südlich der Stadt gelandet sind. Vor allem entlang der Küste ist Kuwait City jedoch offenbar stark verteidigt. Dort hat ein amphibischer Angriff von See aus stattgefunden. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben jedoch alliierte Truppen die Stadt abgeschnitten und stehen zum Angriff bereit. So zumindest lassen sich die Dinge aus vielen Einzelmeldungen zu einem stimmigen Bild zusammenfügen. Das saudische Radio erklärte heute Morgen, Soldaten der 1. und 2. US-Marinedivision sowie saudische, kuwaitische, ägyptische und syrische Einheiten stünden vor der Stadt. Der Rundfunkbericht zitiert einen Militärsprecher, dass die Truppen Stellungen sichern. Dies wären dann die Angriffseinheiten, die am frühen Sonntagmorgen vom östlichen Saudi-Arabien aus parallel zur Küste in Richtung Hauptstadt vorgestoßen sein müssen. Kuwait City ist zumindest in den Außenbezirken eine Stadt wie vom Reißbrett. Breite Straßen, viele freie Flächen, die Bebauung verdichtet sich erst zur See und zum Hafen hin. Dies erleichtert zwar einen Angriff mit Panzern, alliierte Truppen müssen jedoch dafür sorgen, dass sie auch die Häuser kontrollieren. Man kann nicht in eine Stadt einfach nur so schnell hineinfahren und riskieren, dass Verteidiger sozusagen das Tor zumachen. Gerade die Befreiung von Kuwait City kann verlustreich sein für die Alliierten. Zumindest in der Anfangsphase der Besetzung des Landes war das Hauptquartier der Irakis im Sheraton Hotel, waren alle großen Luxushotels von irakischen Truppen bewohnt. Ein höherer kuwaitischer Offizier hat gestern gegenüber Journalisten erklärt, einige der Hotels seien bereits am Morgen gesprengt worden. Der Generalsekretär des Golfkooperationsrates sagte Journalisten, als Teil ihrer Politik der verbrannten Erde sei auch das Parlament zerstört worden. Man müsse davon ausgehen, dass alle bedeutenden Gebäude der Stadt vermint seien. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert aus Kairo einen Exil-Kuwaiti, der über Satellitentelefon Kontakt gehabt haben will mit einem Freund in Kuwait-Stadt. Danach hätten die wahllosen Gewalttaten irakischer Soldaten, die in den Tagen vor der Invasion Kuwaitis exekutierten, nachgelassen. Im Zentrum der Stadt hätten die Irakis ihre Barrikaden und Sperren geräumt, zumindest in der Nachbarschaft, die der Gesprächspartner überblickte. Kuwait begeht heute seinen Nationalfeiertag. In allererster Linie die kuwaitischen und arabischen Soldaten dürften ein Interesse daran haben, heute auch mit dem Angriff auf die Stadt zumindest zu beginnen, wenn man sie lässt, wenn die Lage dem Oberkommando bereits reif dazu erscheint. Aus militärischer Sicht besteht dazu keine dringende Eile. Informationen von Willi Stoll. Andere Meldungen werden von der anderen Seite verbreitet. So heißt es von Seiten der irakischen Militärführung, dass irakische Einheiten Stellungen von den Alliierten zurückerobert hätten. In dem Militärkommuniqué 62 hieß es, das 3. Armeekorps habe 8 Stunden gebraucht, um amerikanische, ägyptische und saudi-arabische Truppen aus den Stellungen zu werfen. Die Gefechte hätten gestern Abend begonnen und bis heute Morgen gedauert. Aus der Mitteilung ging allerdings nicht hervor, wo die Kämpfe stattfanden. Hören Sie, nach Militärangaben aus Riad wurden allein heute mehr als 18.000 irakische Soldaten gefangen genommen. Bundespräsident von Weizsäcker hat an Südkorea appelliert, den Dialog mit den Politikern im nördlichen Teil des Landes fortzusetzen. Die Bonner Koalitionsparteien haben sich grundlegend darauf verständigt, welche Steuern erhöht werden sollen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Offensive zur Befreiung Kuwaits verläuft nach den Worten von US-Präsident Bush nach Plan. In Washington warnte Bush heute jedoch vor jeglicher Euphorie. Bisher habe es nur Kämpfe und keine schweren Schlachten gegeben. Der US-Präsident äußerte sich aber zuversichtlich, dass die alliierten Streitkräfte Kuwait bald befreien werden. Auch der amerikanische General Neill bezeichnete am Nachmittag in Riad die Kämpfe als sehr erfolgreich. In den ersten beiden Tagen des Landkriegs seien 270 irakische Panzer zerstört worden. Die Militärs kündigten an, es werde substanzielle Informationen geben. Unsere Korrespondenten werden berichten, wie substanziell die Informationen der Alliierten gewesen sind. Unterdessen spitzt sich der Krieg auf die Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen Elitetruppen zu. Die irakischen republikanischen Garden greifen jetzt in den Krieg ein, nachdem die meisten einfachen Soldaten entweder gefallen sind oder von den Alliierten gefangen genommen wurden. Die Zahl der Kriegsgefangenen wird bereits mit mehr als 20.000 angegeben. Die Probleme für die Alliierten wachsen damit. Unsere weiteren Themen. Die Parteien in Bonn diskutieren die geplanten Steuererhöhungen. Bundespräsident von Weizsäcker auf Staatsbesuch in Korea. Der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst. Auftakt im Prozess gegen Todor Schiffkow und nach 16 Jahren läutet sich eine Rehabilitierung der sogenannten Sechs von Birmingham an. Inzwischen, meine Damen und Herren, ist das Bild vom Buttermesser als Synonym für den erfolgreichen Vormarsch der alliierten Truppen in Kuwait schon sprichwörtlich geworden. In verschiedenen Briefings und Pressekonferenzen zeigten sich die militärisch Verantwortlichen der Saudis, Briten und Amerikaner zuversichtlich, den Krieg bald beenden zu können. Eine Tageszusammenfassung vom Persischen Golf nun von Marcel Pott. Alliierte Verbände sind tief auf irakisches Gebiet vorgestoßen und bewegen sich auf den Euphrat zu, offenbar um die Nachschubwege nach Kuwait abzuschneiden und die Elitetruppen der Republikanergarde unter Druck zu setzen. Amerikanische und französische Truppen sind 100 bis 160 Kilometer weit durch die Wüste im Südirak vorgedrungen und dabei nach Angaben französischer Offiziere auf wenig Widerstand gestoßen. Westliche Diplomaten in der Region äußerten die Vermutung, dass die Alliierten möglicherweise einen Teil des Südirak besetzen wollten, um einen Faustpfand gegenüber dem Regime in Bagdad in die Hand zu bekommen. Aus alliierten Militärkreisen verlautete, dass das 7. Armeekorps der amerikanischen Truppen, das Zehntausende von Soldaten umfasst und über 1.300 Panzer verfügt, schon am Sonntag auf irakisches Territorium vorgerückt sei. Angeblich, so war zu hören, hat das 7. Korps die Aufgabe, die republikanische Garde in offener Feldschlacht anzugreifen. Ein hoher französischer Offizier erklärte, er rechne damit, dass die Landoffensive zur Vertreibung der irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait nicht länger als 15 Tage dauern werde. Ein saudischer Militärsprecher in Riad sagte unterdessen, dass die arabischen Armeen der alliierten Streitkräfte in den beiden ersten Tagen seit Beginn der Bodenoffensive nur 5 Tote und 20 Verwundete zu beklagen hatten. Generalprinz Khalid bin Sultan sagte unter anderem, bisher seien 20.000 irakische Soldaten in Kriegsgefangenschaft geraten. Der General betonte, die Offensive verlaufe besser als geplant und er warnte die irakischen Besatzungstruppen in Kuwait City vor weiteren Menschenrechtsverletzungen. Jene, die fortführen, Frauen zu vergewaltigen und hilflose Zivilisten zu foltern oder zu ermorden, würden vor einem internationalen Gerichtshof zur Verantwortung gezogen. Auf die Frage, ob diese Warnung auch für Saddam Hussein persönlich gelte, antwortete der saudische Militärsprecher mit Nein und fügte hinzu, es sei Sache des irakischen Volkes, sich mit Saddam Hussein auseinanderzusetzen. Unterdessen haben alliierte Flugzeuge und Helikopter den Panzerkonvoi der Republikanergarden angegriffen, der sich auf die alliierten Streitkräfte in Kuwait zubewegt. Die Gardeeinheiten würden innerhalb weniger Stunden Feindberührung aufnehmen, wenn sie nicht in der Wüste gestoppt würden. Darüber hinaus ließ ein alliierter Offizier durchblicken, dass die Truppen der Koalition ungefähr 70 bis 80 Kilometer von Kuwait City entfernt stünden und bei Einbruch der Dunkelheit den Stadtrand erreichen könnten. Radio Bagdad beschimpfte heute die Amerikaner und ihre arabischen Verbündeten als ungläubige Verräter und verbreitete ein Militärkommuniqué, in dem es hieß, die Alliierten seien von den irakischen Truppen entlang der saudisch-kuwaitischen Grenze zurückgeschlagen worden. Darüber hinaus behauptete die irakische Militärführung in Kommuniqué Nummer 62, das 3. irakische Armeekorps habe einen Gegenangriff unternommen. Nach 8-stündigen heftigen Kämpfen seien die feindlichen Truppen aus ihren Stellungen vertrieben worden und hätten brennende Panzer und Fahrzeuge zurücklassen müssen. Unter den geschlagenen Einheiten seien amerikanische, ägyptische und saudische Verbände. Gespannt, besorgt und auch fasziniert beobachten die Menschen auf der Welt, was sich am Golf tut. Vor allem die US-Amerikaner nehmen Anteil. Sind es doch in erster Linie ihre Männer, Söhne und Brüder, ihre Frauen, Töchter und Schwestern, die jetzt im Sand von Kuwait um die Befreiung des Emirats kämpfen. Umso interessierter verfolgen die Menschen in den USA alle Informationen aus dem Kriegsgebiet. Und sie freuen sich, wenn ihr Präsident George Bush ankündigt, dass Kuwait bald befreit sein wird, auch wenn Bush gleichzeitig weitere Opfer ankündigt. Michael Heine berichtet aus Washington. Brigadegeneral Richard Neal wollte Details des laufenden Bodenkampfes nicht bekannt geben bei der Pressekonferenz in Riyadh. Die Aktion sei ein überwältigender Erfolg, man sei dem Plan sogar voraus. 270 irakische Panzer habe man bis jetzt entweder zerstört oder einfach übernommen, weil die Besatzungen sich ergeben hätten. Die Zahl der Kriegsgefangenen sei auf 18.000 gestiegen. Der Widerstand durch die irakische Armee sei bisher sehr gering, man erwarte aber noch heftige Kämpfe. Die Luftangriffe laufen wie bisher weiter. In den letzten 24 Stunden habe man 3.000 Attacken geflogen. Über die 80 irakischen Panzer, die im Augenblick angeblich auf Kuwait Stadt zurollen, wollte er sich nicht äußern. Derweil erträgt die amerikanische Nation die weitgehende Nachrichtensperre der Militärs über den Bodenkrieg mit Geduld und Verständnis. Eine aktuelle Umfrage der Zeitung USA Today zeigt, dass mehr als die Hälfte der US-Bürger mit der Medienpolitik der US-Regierung einverstanden sind. 77% stehen vereint hinter dem amerikanischen Präsidenten und seinen Entscheidungen. Allerdings wäre die Hälfte der Amerikaner enttäuscht, wenn der Krieg mit weniger enden würde als mit einer Entmachtung des irakischen Präsidenten. 3/4 der US-Bürger sind auch deshalb dafür, weiterzukämpfen, bis Saddam Hussein gestürzt ist. Und dazu bemerken kritische Geister in diesen Tagen, dass der Bodenkrieg, so wie er offensichtlich angelegt sei, weit über das Ziel aller UNO-Resolutionen hinausgehe, die ausschließlich die Befreiung Kuwaits von der Besetzung durch den Irak gefordert hätten. Joachim Lenz beschreibt nun die militärischen und politischen Ziele der amerikanischen Regierung. Noch ist der Krieg nicht zu Ende, aber die Bilder zehntausender irakischer Soldaten, die im Gänsemarsch in die Gefangenschaft ziehen oder still darauf warten, dass sie abgeholt werden, lassen darauf hoffen, dass Saddam Husseins Soldaten die von ihrem Führer heraufbeschworenen Untergangsfantasien von der Mutter aller Schlachten nicht teilen mögen. Das Ziel der Amerikaner im Bodenkrieg hat US-Generalstabschef General Powell schon vor einem Monat formuliert und die Zangenbewegung um die irakische republikanische Garde nördlich Kuwaits dokumentiert dessen Gültigkeit. Unsere Strategie ist simpel, zuerst schneiden wir sie ab, dann machen wir sie kaputt, hatte Powell erklärt. Amerikas Kriegsstrategie beschränkt sich nicht auf die Befreiung Kuwaits. Jetzt geht es darum, die irakische Elitetruppe auf irakischem Territorium einzukesseln. Die republikanische Garde kann sich ergeben oder sie kann sich vernichten lassen, beschreibt Washington die Alternativen. Damit soll diese Elitetruppe, die Washington auch als Saddam Husseins innenpolitische Hauptstütze erachtet, ihre aktuelle militärische Bedrohlichkeit, aber auch ihr künftiger innenpolitischer Einfluss in einem Nachkriegs-Irak genommen werden. Washington schätzt den Umfang der im Rahmen des Überfalls auf Irak im Norden des Emirats stationierten republikanischen Garde auf 150.000 Mann. Sie gelten als möglicherweise besonders intensiv mit chemischen Kampfstoffen ausgerüstet. Sobald Kuwait befreit ist und sobald die republikanische Garde so oder so kein Problem mehr darstellt, hat Washington seine Kriegsziele erreicht. Für die unweigerlich bevorstehende Nachkriegszeit sind eine Reihe politischer Ziele vage beschrieben, insbesondere in einer UNO-Sicherheitsratsresolution, die die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität für die Region formuliert. Washingtons Anliegen ist, grob gesagt, bei der Umsetzung dieses Ziels die eigene militärische Präsenz am Golf langfristig so gering wie möglich, wenngleich so umfangreich wie nötig, zu halten. Ohnehin hatte Washington gleich nach Iraks Überfall auf Kuwait schriftlich garantieren müssen, dass amerikanische Truppen keinen Tag länger auf saudischem Boden verbleiben, als dies von der saudischen Führung gewünscht wird. Offenbar sind Washington und Washingtons arabische Hauptverbündete überzeugt, dass für die Schaffung einer künftigen Sicherheitsstruktur am Golf, wie immer sie aussehen mag, der Zusammenbruch des Saddam-Regimes außerordentlich vorteilhaft wäre. US-Außenminister Baker hat überdies keinen Zweifel daran gelassen, dass der unweigerlich erforderliche Wiederaufbau Iraks leichter und rascher und mit größerer amerikanischer Hilfe in Angriff genommen werden kann, wenn an der Spitze des Landes nicht länger der Diktator Saddam steht. An dieser Stelle kommt eine weitere UNO-Resolution ins Spiel, die dem Irak angedrohten Reparationen für im besetzten Kuwait angerichtetes Unheil für von dort abgeschleppte Beute. Wenn in Bagdad nicht mehr Saddam herrscht, wird über die Implementierung dieser Resolution sicher anders gedacht, als wenn Saddam weiter an der Macht bleibt. Außenminister Baker deutete auch dies schon vor Wochen im US-Kongress an. Ohnehin dürfte sich die Durchsetzung solcher Ansprüche als außerordentlich schwierig gestalten, auch wenn der Wunsch, ein Exempel zu statuieren, groß sein mag angesichts des irakischen Wütens im besetzten Kuwait. Einmal ist der ölreiche Irak aufgrund der saddamschen Rüstungskäufe international hoch verschuldet. Die Auslandsschulden Bagdads bei Kriegsbeginn werden auf 90 Milliarden Dollar geschätzt. Dazu könnten nach ersten groben Schätzungen Reparationsansprüche in Höhe von 70 Milliarden Dollar kommen für in Kuwait angerichtete Schäden, darunter 20 Milliarden Dollar für Schäden an internationalen bzw. ausländischen Einrichtungen und Investitionen. Wenn Israel eine Rechnung für unmittelbare und mittelbare Schäden irakischer Scud-Attacken schickt, wenn Hunderttausende aus Kuwait geflohener Gastarbeiter Ansprüche geltend machen, könnte die resultierende Gesamtstaatsschuld Bagdads die 200 Milliarden Dollar-Marke überschreiten, davon 110 Milliarden Dollar als Reparationen. Deren Leistung durchzusetzen gilt als mühselig einerseits und gegenüber einem Saddam-Nachfolger als inopportun überdies. Zumal die zugrunde liegende UNO-Resolution keinerlei Mechanismen enthält, wie mit der Aufsammlung und der Durchsetzung dieser Schadenersatzansprüche zu verfahren wäre. Die Außen- und Verteidigungsminister Ungarns, Polens, Bulgariens, Rumäniens, der GSFR und der UdSSR haben heute in Budapest ein Protokoll unterzeichnet, das die Auflösung der militärischen Strukturen des 1955 gegründeten Warschauer Paktes endgültig besiegelt. Alle, die diesbezügliche Zusammenarbeit regelnden Vereinbarungen, einschließlich der gegenseitigen Verpflichtung zum Beistand im Falle eines Angriffes, werden am 31. März um 0 Uhr ihre Gültigkeit verlieren. Der Generalstab des Paktes, das gemeinsame Oberkommando, ferner die aus der militärischen Aufgabenstellung hervorgegangenen Gremien sollen innerhalb eines Monats beseitigt werden. Als ein rein konsultatives politisches Gremium wird der Warschau-Pakt jedoch fortbestehen. Dies verlange das Interesse der Mitglieder, hieß es in Budapest. In der Tat, die Partner sind im Bereich der rüstungstechnischen Lieferungen bzw. der Waffensysteme nach wie vor aufeinander angewiesen. Hinzu kommt auch noch, dass die Aufgaben, die sich aus dem gesamteuropäischen Abrüstungsprozess ergeben, auch noch gemeinsam wahrgenommen werden müssen. Bei der gestrigen Vorbereitung der Beratungen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die vor allem von den Polen bevorzugte sofortige Abschaffung des Warschau-Paktes die Lage der sowjetischen Konservativen stärken könnte. Guten Abend, Herr Tack. Ja, schönen guten Abend. Bevor wir auf die Kämpfe eingehen, am Abend ist eine Scud-Rakete in Kobana, Dachan, in ein Gebäude eingeschlagen, in dem amerikanische Soldaten untergebracht waren. Haben Sie dazu weitere Informationen? Ja, es ist sehr interessant, dass Sie danach fragen. Wir waren eben an der Einschlagstelle. Es ist eine Stelle, an der wir jeden Tag vorbeifahren, zwischen Hotel und Büro. Also liegt in der Nähe, das soll ich vielleicht gar nicht sagen, also genau wo es liegt. Das Gebäude ist also in Schutt und Asche, kann man sagen. Man sieht noch Blut an den Wänden gespritzt. Es sieht grauenvoll dort aus. In der Nähe ist ein sehr dicht besiedelter Komplex mit pakistanischen Gastarbeiter. Die sind, soweit wir feststellen konnten, unverletzt. Aber in deren Bunker ist ein Stück Schrapnell reingeflogen, hat eine Ecke durchgebrochen. Die offiziellen Zahlen der Toten liegen bei 12. Wir schätzen die Zahlen nach unserem Besuch erheblich höher ein. Aber Sie können da auch noch nichts Genaueres zu sagen. Also ich habe Zahlen um 40 gehört. Herr Tack, nun vielleicht zur militärischen Situation am Golf. Die Alliierten sprechen ja beim Vormarsch auf Kuwait City von geringem Widerstand der Iraker, von über 20.000 Gefangenen. Was haben Sie zum gegenwärtigen Stand des Bodenkriegs erfahren können? Also feststeht, dass schon gestern die äußere Peripherie vollkommen zusammengebrochen ist. Also es gibt im Grunde niemand mehr an den äußeren Verteidigungslinien, die eigentlich im Vorfeld so gefürchtet waren. Die Minenfelder, diese brennende Ölgräben und all diese Dinge haben die Alliierten weit hinter sich gelassen. Und es scheint sich zwei Schwerpunkte der Kämpfe sich noch herauszustellen. Das eine sind die Stellungen der republikanischen Garde. Die stehen also auf der irakischen Seite etwas nördlich von Kuwait. Die sind umzingelt inzwischen von den Bodensoldaten. Artilleriefeuer setzt langsam ein. Die wurden seit gestern schon aus nächster Nähe mit Flugzeugen bombardiert. Eine kleinere Kolonne von circa 80 gepanzerten Fahrzeuge, zum Teil die CT-72 Panzer, das sind die besten Panzer, die die Irakis haben, sowjetische Panzer, waren auf dem Weg gegen Süden. Und nach meinem augenblicklichen Stand der Dinge sind die meisten von denen abgeschossen worden von Apache-Hubschraubern und von den A-10 Thunderbolts. Einige sind noch im Marsch, aber es scheint nicht eine größere Gruppe zu sein. Bei diesen Kämpfen ist die entscheidende Frage, wie mobil die republikanische Garde noch ist, ob sie denn, also ob sie sich bewegen können, in der Lage sind, ausweichen zu manövrieren oder ob sie mehr oder weniger durch die Bombenangriffe jetzt festgenagelt sind. Der Schwerpunkt ist Kuwait City. Was macht man jetzt eigentlich mit den Kriegsgefangenen, die ja ein ziemlich großes Problem darstellen, wie es heute bekannt wurde? Also ich habe heute mit mehreren Marineinfanteristen gesprochen, die zurückgekommen sind. Die sind gestern so schnell vorbeigerauscht, dass sie keine Zeit hatten anzuhalten und auf die ganzen weißen Fahnen zu reagieren, die sie gesehen haben. Die haben ein paar Wachposten abgesetzt, die haben die Leute dann aufgereiht, die haben in der Zentrale gesagt, da stehen welche, aber die hatten keine Möglichkeit, die mit Hubschraubern abzuholen, denn die brauchten die Hubschraubern für wichtigere, also für militärische Dinge. Haben die Leute zum Teil in der Wüste gelassen und sind mit Bussen hingefahren, um sie abzuholen. Aber hatten zum Teil auch nicht genügend Busse. Also einige hundert oder einige tausend, ich weiß die Zahlen nicht, sind in der Wüste über Nacht als Kriegsgefangenen praktisch stehen gelassen. Der Rest wird langsam abtransportiert in die vorgesehenen Lager dafür. Die sind hier bei uns in Saudi-Arabien. Haben Sie eigentlich Informationen darüber, wie die Alliierten beim Einmarsch von Kuwait City vorgehen werden? Ich weiß nur, dass sein Einmarsch noch nicht begonnen hat. Die werden die Stadt erstmal einkreisen. Die werden genau die Situation abschätzen können, auch vor allem die Kampfbereitschaft der Soldaten, die drinnen sind. An der gesamten Taktik der Alliierten kann man erkennen, dass an vorderster Front alle Entscheidungsbelegungen steht die Verlustfrage. Sie sind nicht gewillt, also verlustintensiv Häuserkämpfe einzugehen. Dann werden sie lieber abwarten. Wenn sie den Eindruck allerdings haben, dass die Irakis aufgeben wollen, dann würden sie reingehen. Aber sonst denke ich eher, dass es da etwas Zeit noch dauert. Herr Tag, inwieweit stimmen eigentlich die Meldungen über irakische Gräueltaten an der kuwaitischen Bevölkerung? Haben Sie Informationen, die das belegen könnten, oder ist es amerikanische Propaganda, um noch massivere Einsätze zu rechtfertigen? Tja, also wenn es Propaganda ist, ist das kuwaitische Propaganda. Das ist die einzige Quelle. Das sind ja die Kuwaitis, die hier ja vertreten sind. Die Verbindung mit ihren Landsleuten inzwischen nicht mehr nur in Kuwait City, sondern auch in anderen Städten, die schon von den Alliierten übernommen worden sind. Es gibt da so Aussagen, die aus Kuwait jetzt herauskommen, die sagen, einmal gestern wurden die Banken gesprengt, die haben Artillerie und Panzer mit Panzer geschossen, Schulen vernichtet, Krankenhäuser vernichtet. Das scheint festzustehen, das ist von mehreren Seiten bestätigt worden. Über die Gräueltaten im Einzelnen, man hört diese Berichte, bestätigen kann man sie nicht. Aber viele haben Angst vor dem, was sie entdecken werden, wenn sie endlich in diese Stadt hineinmarschieren. Könnte es eigentlich sein, dass die sogenannten Erfolgsmeldungen zu früh kommen? Saddam Hussein hat ja nicht nur die republikanischen Garden, die jetzt auch gut ernährt in den Kampf gehen, sondern auch strategische Reserven, die noch gar nicht in die Kämpfe einbezogen wurden. Ja, nun einmal haben wir gesehen, natürlich durch diesen Einschlag und die vielen Toten hier direkt daran, dass der Krieg noch nicht vorbei ist, dass Saddam Hussein noch gefährlich sein kann. Ich schätze die Informationspolitik, also nicht nur die der Amerikaner, sondern auch der Saudis und der Briten, ist äußerst konservativ gewesen. Sie haben aus der gescheiterten Informationspolitik aus Vietnam gelernt. Und ich habe den Eindruck, dass sie immer sehr vorsichtig waren. Und wenn sie zunächst die Briefings absagen und heute sie beginnen, und zwar mit dem Begriff ein überwältigender Erfolg, das ist eine Sprache, die normalerweise nicht zur Sprache der Militärs gehört. Ich habe schon den Eindruck, dass die Amerikaner jedenfalls denken, dass es viel besser läuft als vorgesehen. Vielen Dank für dieses Gespräch nach Dachan. Vielen Dank, Jay Tuck. Mittlerweile werden nahezu täglich neue Horrormeldungen über brennende Ölquellen bekannt. Über 500 sollen es jetzt schon sein. Abhilfe erhofft man sich nun von Red Adair, dem legendären Feuerwehrmann aus Texas. Ein Bericht über seinen Einsatz von Klaus Kleber. Wenn du ein Loch bis in die Hölle bohrst und sie kommt dann hoch und explodiert, dann hast du sowas Ähnliches wie eine brennende Ölquelle, sagt Martin Kelly, einer der wenigen Spezialisten auf der Welt, die ihr Geld damit verdienen, solche Höllenfeuer zu löschen. Und in Kuwait brennen jetzt 517 davon, sagen die amerikanischen Militärs. Mehr als selbst Red Adair, der berühmteste Ölfeuerwehrmann der Welt, je gesehen hat oder sehen wollte. No, I never have, and I hope I'll never get to see anything like it again. And the most I've ever seen is 5 of them blown up at one time in a desert. Sein Maximum waren 5. Wenn er an die Arbeit geht, dann wird das noch einmal wie eine kleine Invasion, sagt er. Bulldozer, Pipelines, Sprengstoff und sogar Quartiere für die Mannschaften müssen an den Ort der Tat gebracht werden. Well, the first thing we'll have to run into over there is go look at the location, see what the wellheads look like, see how bad they were blown up. Then after we survey that, then we'll have to get in pumps, bulldozers, heavy cranes, water supplies, living quarters. It can be like a big invasion of people moving in. Schon das Rankommen wird schwierig werden. Tage, vielleicht Wochen Höllenfeuer haben den Sand um die Quelle zu Glas geschmolzen. Minen können bereit liegen, unzugänglich in der Hitze für die Spezialisten der Armee. Wenn die Feuerwehr schließlich am Brandherd ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Löschen mit Wasser oder ausblasen mit Sprengstoff wie ein gigantisches Streichholz. Wasser wird schwierig, weil die Iraker wahrscheinlich auch die Wasserpipelines zerstört haben. Also sprengen. Mit einem großen Ladebaum wird dann eine Sprengladung an die Quelle herangeschwungen. Die Leute gehen 30, 40 Meter davon entfernt hinter Bulldozern in Deckung. Dann kommt die Explosion. Ich kann Ihnen sagen, berichtet einer, der dabei war, der Bulldozer hüpft in die Luft und Sie auch, wenn es knallt. Dann ist, wenn alles gut ging, das Feuer aus. Und dann beginnt der gefährliche Teil der Arbeit. In strömendem Öl kämpfen die Spezialisten darum, einen Deckel auf die Quelle zu zwingen. Jede Sekunde in der Gefahr, dass das Feuer wieder beginnt und sie alle tötet. Und wenn alles gut geht und normalerweise die erleichterten Männer ihren Erfolg feiern können, wird es diesmal in Kuwait weitergehen zum nächsten Feuer. 517 sollen brennen, sagen die Militärs. Saddam Hussein hat dem alten Redadair und seinen Kollegen Arbeit und Gefahren für Jahre hinterlassen. Während der Krieg auf seinen blutigen Höhepunkt zusteuert und die Folgen für die Umwelt immer lebensbedrohlicher werden, diskutieren amerikanische Politiker bereits über die Nachkriegszeit. Hören Sie dazu einen Beitrag von Michael Heine. US-Präsident George Bush gab sich siegessicher und zuversichtlich. Die Offensive verlaufe nach Plan, sagte er, aber es werde noch Schlachten und Opfer geben. Aber an einem sollte man keinen Zweifel lassen. We will prevail. Wir werden siegen, Kuwait wird bald befreit sein und die amerikanischen Männer und Frauen in Uniform werden nach Hause zurückkehren und dort mit Respekt und Dankbarkeit empfangen werden. George Bush hat allen Grund, optimistisch zu sein. Seine Militärberater sprechen von einem überwältigenden Erfolg einer Bodeninitiative, bei der die alliierten Truppen kaum Widerstand finden und dadurch ihrem Zeitplan sogar voraus sind. Nach wie vor allerdings sind die Informationen, die von den Militärs herausgegeben werden, spärlich. Offenbar scheint der Kampf um Kuwait-Stadt bereits entbrannt und heftig und im Norden bahnt sich eine große Auseinandersetzung zwischen der republikanischen Garde und einer alliierten Panzertruppe an. Kein Wunder, dass angesichts des bald zu erwartenden Sieges die Kriegsziele der Amerikaner in den Brennpunkt des Interesses in den USA gerückt sind und die Diskussion in den Medien beherrschen. Wie weit soll die US-Armee gehen? Reicht es, Kuwait zu befreien oder muss der Krieg mit der Entmachtung Saddam Husseins enden? Die US-Bürger haben darüber eine recht klare Meinung. 53% wären enttäuscht, wenn der Krieg mit weniger enden würde als der Entmachtung des irakischen Diktators. 3/4 sind deshalb dafür, weiterzukämpfen, bis dieses Ziel erreicht ist. Eine Ansicht, die bei den meisten Kongressabgeordneten aber nicht vertreten wird. Pat Schroeder, eine Demokratin aus Colorado, meint, es reiche, wenn man Saddam Hussein seine Spielzeuge, also seine Armee, wegnehme, dann wäre er zum Nichts degradiert. Die Tatsache, ob er weiterlebt oder nicht, sollte uns eigentlich nicht interessieren. Ich denke, es ist auch nicht rechtens für Amerika, dass er an die Selbstbestimmung glaubt, zu denken, wir müssten diesen Gauner kriegen. Sogar Noriega bekommt sein Gerichtsverfahren und wir sagen, wir beachten das Gesetz. Dass die US-Regierung dieses Ziel nicht offiziell verfolgt, gleichzeitig aber auf eine Entmachtung des irakischen Präsidenten hofft, das hat der US-Außenminister James Baker kürzlich im Fernsehen gesagt. Wir werden ihm keine Tränen nachweinen, hatte Baker gemeint, gleichzeitig aber bestritten, dass ein Ende Saddams eines der Kriegsziele der USA sei. Genauso heftig diskutiert wird die Frage, ob und wie lange die amerikanische Armee in Kuwait verbleiben soll. Ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung, genau 76%, erwartet, dass das Engagement in spätestens 5 Jahren beendet sein wird. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Thomas Foley, rechnet aber damit, dass 20.000 amerikanische Soldaten im Scheichtum fest stationiert werden, und zwar mit der entsprechenden Unterstützung von der See und aus der Luft. In einer Sendung des Fernsehsenders ABC verglich er die Nachkriegssituation im Irak mit der von Korea. Die Soldaten würden auf unabsehbare Zeit dort verbleiben, meinte Foley. Das hängt aber offenbar stark von der politischen Zukunft des Irak ab. Die USA wollen sich offenbar für jede Eventualität wappnen. Deshalb scheinen sie auch das militärische Ziel zu verfolgen, den Irak südlich des Euphrat samt der Hafenstadt Basra zu erobern. Falls Saddam Hussein weiter an der Macht bleibt, so ein Kommentator von National Public Radio, könnte im Südirak eine demokratische Gegenregierung eingerichtet werden. Sozusagen eine politische Pufferzone zu Kuwait. In New York, meine Damen und Herren, ist der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen überraschend zu Konsultationen zusammengekommen. Am Telefon in New York begrüße ich jetzt Walter Pfeffle. Herr Pfeffle, welchen Zweck hat das Treffen jetzt inmitten der Kämpfe? Ja, guten Abend. Der Sicherheitsrat berät zur Stunde hinter verschlossener Tür über einen neuen sowjetischen Friedensvorschlag, nachdem der erste Versuch vorige Woche gescheitert ist. Den ganzen Tag über wurden hier am UNO-Sitz Spekulationen darüber angestellt, warum die Sowjets wohl den Rat erneut einberufen wollen, zumal der Landkrieg gegen den Irak am Wochenende doch bereits begonnen hat. Keiner der Diplomaten hier wollte Konkretes über die sogenannten sowjetischen Ideen sagen. Doch die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete vor ein paar Minuten, Moskau habe da einen neuen Zeitplan für den Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait empfohlen. Danach sollen die Iraker für diesen Rückzug weniger Zeit bekommen als in dem von den USA abgelehnten 6-Punkte-Plan, der letzte Woche vorgesehen war. Wie es in der TASS-Meldung weiter heißt, würde dieser Zeitplan ein Ende der Feindseligkeiten und die Einrichtung eines Kontrollmechanismus möglich machen. Die Sowjets haben der TASS-Meldung zufolge ihren Plan den Irakern wie auch den Mitgliedern der anti-irakischen Koalition zugeleitet. Die Antwort aus Bagdad liege allerdings noch nicht vor, heißt es. Der amerikanische UNO-Botschafter Pickering machte jedoch vor ein paar Minuten deutlich, die amerikanischen Forderungen liegen noch immer auf dem Tisch, der Irak brauche sie nur anzunehmen und der Krieg könne sofort beendet werden. Mehrere andere Mitglieder des Rates haben die Hoffnungen dennoch nicht aufgegeben, dass der Sicherheitsrat zu dieser Stunde noch aktiv werden könne, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Zu ihnen gehört Jemen und die nordafrikanischen Maghreb-Staaten, die einen Waffenstillstand fordern. Auch Generalsekretär Javier Pérez de Cuellar sagte heute früh, die Geschichte zeige, dass Krieg und Diplomatie einander nicht ausschließen. Die Amerikaner könnten jedoch entsprechende Resolutionsanträge jederzeit durch ihr Veto zu Fall bringen. Ich höre übrigens eben mit einem Ohr, dass die Konsultationen beendet sind und heute keine Sitzung mehr vorgesehen ist. Und damit zurück nach Köln. Ja, vielen Dank, Walter Pfeffle, nach New York. In Israel hat man den Beginn des Landkrieges aus verschiedenen Gründen begrüßt. Man verspricht sich die vollständige Vernichtung des irakischen Militärpotenzials und damit auch das vorläufige Ende der militärischen Bedrohung. In Jerusalem begrüße ich nun Peter Philipp. Guten Abend. Guten Abend. Herr Philipp, der Skat-Raketeneinschlag in Kobar am Abend in Bahrain, bei dem 12 Soldaten ums Leben kamen, hat gezeigt, dass der Irak immer noch über mobile Abschussrampen verfügt, die Bedrohung für Israel also auch noch besteht. Hat eigentlich der Beginn des Landkrieges an der Angst der Menschen in Israel etwas geändert? Er hat die Angst etwas verringert auf der einen Seite oder zumindest die Furcht, dass dieser Krieg noch lange dauern wird und dass man noch lange unter dieser nervlichen Belastung stehen würde, unter der man jetzt 40 Tage lang gestanden hatte. Gleichzeitig sind die Befürchtungen, dass es nun erst recht zu Raketenangriffen kommen könnte, etwas gestiegen, denn man musste ja annehmen oder musste ja befürchten, dass der Irak, wenn er erstmal in die Enge gedrängt wird, dass er dann versuchen könnte, erst recht Raketen abzuschießen und dass er noch über Raketen verfügt. Darüber gab es überhaupt keine Zweifel in Israel. Man hatte trotz der massiven Bombardements des Westirak immer noch eine Reihe von Raketenwerfern dort ausgemacht und man weiß, dass der Irak über immense Arsenale von Raketen verfügt und dass er durchaus in der Lage wäre, diese herauszuholen und abzuschießen, selbst wenn er immer wieder unter Druck der alliierten Luftwaffen kommt. Und die Schüsse von Raketen letzte Nacht auf Israel und heute Abend auf Saudi-Arabien scheinen diese Furcht ja zu bestätigen. In Israel wurde heute der Ausnahmezustand in den besetzten Gebieten gelockert, nachdem die Ausgangssperre ja gerade erst erneut wieder verhängt wurde. Ist es möglicherweise auch eine Reaktion auf die Erfolge der Bodenkämpfe? Das mag sein, aber nur ganz begrenzt. Man hatte ja mit Beginn des Golfkrieges ein Ausgehverbot in den besetzten Gebieten verhängt und das war über einen Monat in Kraft gewesen und hatte zu enormen Belastungen der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten geführt, aber gleichzeitig auch zu einer sehr misslichen Lage in der israelischen Landwirtschaft und in der israelischen Bauwirtschaft vor allen Dingen, die ja in diesen Monaten ganz intensiv eigentlich vorhatte, Wohnungen für Neuanwanderer zu bauen. Die meisten Landwirtschaftsarbeiter und Bauarbeiter des Landes sind Araber aus den besetzten Gebieten. Die kamen über einen Monat nicht zur Arbeit. Und dann hat man schließlich unter dem Druck, vor allen Dingen dieser beiden Wirtschaftszweige, das Ausgehverbot dann wieder aufgehoben und hat wenigstens einen Teil der Arbeiter aus den besetzten Gebieten wieder nach Israel gelassen. Jetzt allerdings mit Beginn des Bodenkrieges wurde das Ausgehverbot zunächst einmal wieder verhängt, aber ich glaube, das war dann in erster Linie der Druck dieser beiden Wirtschaftszweige, der dazu führte, dass bereits nach anderthalb Tagen das Ausgehverbot jetzt wieder gelockert wird. Ist die Information eigentlich richtig, dass Israel neue Militärhilfe beantragt hat bei den Vereinigten Staaten? Das stimmt. Der israelische Botschafter hat am letzten Freitag in Washington einen Brief übergeben, in dem $1 Milliarde zusätzlich amerikanische Finanzhilfe erbeten wurde, und zwar mit der Begründung, die den Amerikanern bereits bekannt war, dass Israel durch den Golfkrieg und davor noch durch die Golfkrise enorme zusätzliche Belastungen hatte auf militärischem Gebiet durch die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, die Israel hatte treffen müssen, und deswegen bittet man die Vereinigten Staaten um diese Hilfe von $1 Milliarde. Ursprünglich hatte man viel mehr gefordert. Man hatte eigentlich vorgehabt, über $3 Milliarden zu fordern und dann auch noch über die nächsten 5 Jahre hinweg zusätzlich $10 Milliarden. Aber als die Amerikaner davon hörten, winkten sie erst einmal ab. Jetzt der Warschauer Pakt hat sich ergeben. Hinter dieser Schlagzeile tritt im Budapester Kurier in der Nachmittagsausgabe sogar der Golfkrieg in den Hintergrund. In Text und Bild beherrscht das Warschauer Pakt-Ministertreffen die ungarischen Abendzeitungen. Manche stellen Fotos von den beiden historischen Sitzungen einander gegenüber. Hier die Vertragsunterzeichnung vor 36 Jahren in Warschau, dort die Vertragsauflösung heute Mittag 12.15 Uhr in Budapest. Schon in 5 Wochen am 1. April wird es demnach keine Militärstruktur mehr geben. Das haben die Außen- und Verteidigungsminister aus den 6 Mitgliedstaaten feierlich unterschrieben. Damit fällt das gemeinsame Oberkommando in Moskau ebenso weg wie das gemeinsame Luftverteidigungssystem. Schon seit einigen Monaten gab es keine gemeinsamen Manöver mehr. Endlich ein Ende, jubelt die ungarische Zeitung Meinap. Dabei war um den heute unterzeichneten Vertragstext bis zuletzt gerungen worden. Vor allem die Sowjetunion stemmte sich offenbar vehement gegen die Forderung, geheime Dokumente aus den zurückliegenden Jahren zu veröffentlichen. Sie waren zwischen dem Moskauer Oberkommando und den einzelnen Mitgliedstaaten abgeschlossen worden. Moskaus Verhandlungsführer, Außenminister Bessmertnich und Verteidigungsminister Jasow setzten schließlich durch, dass eine Veröffentlichung dieser Papiere unterbleibt. Auch das heute unterzeichnete Protokoll wurde bislang nicht publiziert, dafür gab es einen dürftigen Pressetext. Dabei geben Verhandlungsteilnehmer zwischen den Zeilen zu verstehen, dass die kleineren Partner der Sowjetunion noch auf anderem Gebiet entgegengekommen sind. Die Fortführung der politischen Paktstruktur wird als Geste an Gorbatschow hingestellt, um dessen innenpolitische Position nicht noch weiter zu schwächen. In diesem Zusammenhang wurde in Budapest aufmerksam die Stellungnahme eines hohen sowjetischen Militärs zum heutigen Ereignis registriert. Der stellvertretende Generalstabschef des Oberkommandos hatte unmissverständlich erklärt, dass bestimmte KP-Funktionäre und Offiziere die Auflösung des Pakts als Niederlage der UdSSR betrachteten, etwas, was man hätte verhindern müssen. Offiziell heißt es demgegenüber, die Politstruktur des Warschauer Pakts sei als Ansprechpartner für die NATO bei den Wiener Abrüstungsverhandlungen vonnöten. Auf einer internationalen Pressekonferenz am Nachmittag, überraschenderweise ohne die sowjetischen Minister, wurde deutlich, dass einige kleinere Staaten eine komplette Auflösung des 36 Jahre alten Bündnisses noch in diesem Sommer erreichen möchten. Polens Außenminister Skubiczewski erklärte wörtlich, wir brauchen keinen Warschauer Pakt mehr. Dagegen bestünde großes Interesse einiger Staaten an einer sicherheitspolitischen Kooperation, ohne damit eine neue Organisation ins Leben zu rufen. Warschaus Verteidigungsminister ergänzte, Sicherheit sollte ausschließlich auf einem politischen Fundament beruhen, in Zusammenarbeit mit den Staaten Westeuropas. Ungarns Außenminister Jesenski wies in diesem Zusammenhang auf die besondere Rolle der Pariser Charta vom November hin, die alle KSZE-Staaten unterzeichnet haben. Dennoch ist nicht ganz klar, wie es weitergehen wird, zumal das COMECON-Wirtschaftstreffen für übermorgen gleichfalls in Budapest angesetzt, heute verschoben worden ist. Sicher ist momentan zweierlei. Kein osteuropäisches Land möchte NATO-Vollmitglied werden und die nächste Sitzung des Warschauer Pakts findet im Juni in Prag statt. An dieses Treffen ist bereits der Wunsch gerichtet, dabei den Warschauer Pakt völlig aufzulösen. Während das Ende des Warschauer Pakts auch das Ende der Konfrontation zwischen Ost und West bestätigen könnte, versuchen stalinistische Dogmatiker nicht nur in der Sowjetunion das Heft wieder in die Hand zu bekommen. Auch in Albanien, das von Staatschef Ramiz Aliyev in einen Reformprozess geleitet wurde, deutet sich seit gestern Mittag eine Wende an. Die Militärs sind dabei, die Macht in Albanien zu übernehmen. Über die neueste Entwicklung berichtet nun Gabor Kisseli. Albanien sieht schweren Zeiten entgegen, nachdem gestern die von dogmatischen Kommunisten befehligte Armee praktisch die Kontrolle im Lande übernommen hat. In Tirana sind auch heute Nachmittag Schüsse gefallen. In der Nähe der Militärakademie, die als eine Hochburg der dogmatischen Militärs gilt, halten sich seit mehreren Tagen Widerständler verschanzt. Es soll sich dabei um Armeeangehörige handeln, die sich auf die Demokratisierung eingeschworen haben. Die wichtigsten strategischen Punkte der Hauptstadt, so auch die Gegend vom Funkhaus und Fernsehgebäude bzw. die Telefonzentralen, sind von Panzern besetzt. Die Soldaten haben mittlerweile den Befehl, ohne Vorwarnung das Feuer auf sogenannte verdächtige Menschengruppen zu eröffnen. Neben Militär und Polizei ist mittlerweile auch die Staatssicherheit eingesetzt worden. Es handelt sich da um Einheiten mit Spezialausbildung. Sie sind für die Durchführung von Razzien und Verhaftungen zuständig. Die gestern Abend vom Sprecher der vor kurzem gegründeten Oppositionellen Demokratenpartei geäußerte Befürchtung, wonach die Kommunisten eine landesweite Einschüchterungswelle großen Ausmaßes planten, scheint sich nun bestätigt zu haben. Mehrere Aktivisten der Partei sind von den Sicherheitskräften festgenommen worden. Führende Mitglieder der Organisation haben auch nicht ausgeschlossen, dass die Demokratenpartei bald in den Untergrund gehen werde. Die Abhaltung der für den 31. März angesetzten freien Wahlen ist jedenfalls fraglich geworden. Staats- und Parteichef Ramiz Aliyev, der sich in letzter Zeit als ein Vorkämpfer der demokratischen Reformen profiliert hatte, steht offensichtlich unter dem Druck der konservativen Militärs. Er hat sich gestern auch öffentlich zu den Ideen des stalinistischen Staatsgründers Enver Hoxha bekannt, dessen Denkmal, ein Symbol der Tyrannei, vor einigen Tagen in Tirana von den antikommunistischen Demonstranten gestürzt wurde. Es heißt allerdings, dass zwischen Aliyev und den Vertretern der demokratischen Opposition noch nicht alle Kontakte abgerissen seien. Die Zahl der Todesopfer der letzten Tage soll nach offiziellen Angaben lediglich 4 betragen. Dagegen sprechen unabhängige Kreise von 12 Toten und von 20 Verletzten. Meldungen, wonach die Zusammenstöße zwischen Bevölkerung und Armee bzw. Sicherheitskräften bereits über 70 Menschenleben gefordert hätten, konnten bis zur Stunde nicht bestätigt werden. Mit dem Prozess gegen den 79 Jahre alten Todor Schiwkow stand heute in Bulgarien zum ersten Mal ein früherer Ostblockführer vor Gericht, sieht man von dem Geheimprozess gegen Rumäniens Diktator Nicolae Ceausescu ab, der im Dezember 1989 zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet worden war. Schiwkow, der 35 Jahre Chef der bulgarischen KP war, muss sich nun vor allem wegen Amtsmissbrauch, Urkundenfälschung und Korruption vor Gericht verantworten. Seiner Eilmeldung hervorgeht, die mir gerade vorgelegt wurde, soll Saddam Hussein den Rückzug seiner Truppen aus Kuwait angeordnet werden. Wenn sich diese Meldung bestätigt, werden wir Sie gleich möglicherweise schon nach den Nachrichten weiter darüber informieren. Doch zunächst die Presseschau, heute zusammengestellt von Gisela Wittig. Ein Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der Rundfunksender Bagdad hat in der Nacht den Rückzug der irakischen Armee aus dem besetzten Kuwait bekannt gegeben. Die Streitkräfte würden sich auf die Positionen zurückziehen, die sie vor dem 1. August vorigen Jahres innegehabt hätten, hieß es in der Meldung. Die irakische Führung erfülle damit die Resolution 660 des Weltsicherheitsrates. Radio Bagdad machte keine zeitlichen Angaben über den Rückzug. Die eigenen Streitkräfte wurden aber vor Versuchen der Alliierten gewarnt, die sich zurückziehenden Verbände anzugreifen. Dem müsse man sich widersetzen. Außenminister Aziz nahm laut Radio Bagdad Kontakte zum sowjetischen Botschafter auf und bat ihn, Präsident Gorbatschow, eine Mitteilung von Staatschef Saddam Hussein und dem Revolutionären Kommandorat zu übermitteln. Die Sowjetunion wurde gebeten, sich im Sicherheitsrat für einen Waffenstillstand einzusetzen, um, wie hinzugefügt wurde, dem kriminellen Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten ein Ende zu setzen. Die amerikanische Regierung unterstrich in einer ersten Reaktion, Saddam Hussein wolle wegen der schlechten Kampfmoral seiner Streitkräfte offenbar eine Kapitulation vermeiden. Präsidentensprecher Fitzwater sagte wörtlich, der Krieg geht weiter. Nach Informationen der amerikanischen Fernsehgesellschaft CNN sollen sich bereits große Truppen und Panzerverbände aus Kuwait in Richtung Norden in Marsch gesetzt haben. Eine andere Fernsehstation berichtete vom Golf, die alliierten Streitkräfte wollten versuchen, den Abzug zu stoppen. Im Süden des Irak stünden den Einheiten Saddam Husseins schätzungsweise 100.000 Soldaten der USA und ihrer Verbündeten im Wege. Nahezu zeitgleich mit den Ankündigungen aus Bagdad legte die Sowjetunion im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York einen neuen Vorschlag zur Beendigung des Golfkriegs vor. Er soll nach Angaben von UNO-Diplomaten weitgehend die von den Vereinigten Staaten und ihren Alliierten geforderten Bedingungen erfüllen. Dem Plan zufolge soll der Sicherheitsrat einen exakten Termin für den irakischen Rückzug aus Kuwait festlegen und dem Land eine nur kurze Zeitspanne für den Abzug der Soldaten gewähren. Bei einem irakischen Raketenangriff auf eine Kaserne der amerikanischen Streitkräfte nahe der saudi-arabischen Küstenstadt Dahran sind mindestens 12 Soldaten getötet und etwa 2 Dutzend verletzt worden. Ein US-Militärsprecher sagte in der Nacht, weitere 40 Soldaten würden noch vermisst. Unklar ist noch, ob sie unter den Trümmern des völlig zerstörten Gebäudes liegen oder ob sie sich während des Angriffs nicht in der Kaserne aufhielten. Amerikanische Fernsehjournalisten bezeichneten die Rettungsaktion in Dahran als chaotisch. Es habe lange gedauert, bis die ersten Bergungstrupps zur Stelle gewesen seien. Im Bonner Kanzleramt beraten seit mehreren Stunden Spitzenvertreter der Koalition über das für den 1. Juli geplante Paket von Steuererhöhungen. CDU, CSU und FDP wollen dabei den für